Kein Problem. Miguel. Ja. Miguel, stopp mal eben. Jetzt ist das Fernsehen, glaube ich, zugeschaltet. Ja, ich sehe es. Es klappt. Du siehst mich. Ich grüße euch herzlich. Ich bitte euch um Entschuldigung. Wir hatten wieder irgendeine kleine technische Panne. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio zu einer neuen Woche. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das ist die Telefonnummer 0180-5678-111. Und wenn ihr ein Bildtelefon habt oder eine Webcam mit ISDN-Anschluss, dann könnt ihr euch auch bei mir melden, sehr gerne sogar. Dann kann ich euch sehen und die Leute, all die anderen Leute hier im Fernsehen, können euch auch sehen. Es geht los mit Miguel. Jo, hi Domian. 17 Jahre. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Mhm. Ich bin jetzt seit 3 Monaten mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Ich liebe sie, sie liebt, glaube ich, auch mich und eigentlich klappt auch soweit alles wunderbar. Es ist nur folgendes Problem, und zwar, wir versuchen jetzt seit 1 Monat miteinander zu schlafen und jedes Mal, wenn ich in sie eindringen will, macht mein Schwanz schlaff. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Das mag jetzt vielleicht auch ganz lustig klingen, aber unsere Beziehung leidet eigentlich total drunter. Mhm. Es ist jedes Mal bisher so gewesen. Es ist jedes Mal. Mhm. Wir versuchen es eigentlich täglich, kann man sagen. Mhm. Es klappt beim Petting alles wunderbar. Ich meine, wenn man hier rumspielt und so, ist eigentlich auch alles einwandfrei. Er steht auch gut, nur immer, wenn es dann kurz davor ist und ich will in sie eindringen, dann ist es weg. Das wollte ich gerade fragen. Also alle anderen Geschichten könnt ihr miteinander machen. Ja, die können wir eigentlich miteinander funktioniert machen. Es funktioniert nur nicht beim klassischen Geschlechtsakt. Dann. Genau. Hast du für dich irgendeine Idee selbst, was da los sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon gerade vielleicht vom Unterbewusstsein her oder so, aber ich weiß nicht, an was es liegen könnte, weil eigentlich liebe ich sie, sie ist auch attraktiv. Ich meine, sie sieht gut aus, ich weiß wirklich nicht, an was es liegen könnte. Hattest du ähnliche Probleme mit anderen Frauen auch schon mal vorher? Nee, ich habe es jetzt noch mit keinem Mädchen geschlafen. Das ist dann das erste Mal auch. Genau, ja. Vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht, aber so, was man von Freunden hört oder so, dürfte es eigentlich nicht sein. Die haben eigentlich auch keine Probleme. Ja, gut. Ja. Die einen haben die Probleme, die anderen haben die Probleme nicht. Mag schon sein, aber so kann es jetzt auch nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Mal Stopp machen, ne? Übrigens muss ich euch weiterhin um Entschuldigung bitten. Es gibt, glaube ich, immer noch Bildstörungen, so wie ich das hier sehe. Wir arbeiten daran. 3 Monate, wie gesagt, sagtest du, bist du mit der Freundin, mit der Frau genau, zusammen. Genau, und seit ungefähr 1 Monat versuche ich jetzt miteinander zu schlafen. Mhm. Nun bin ich kein Sexualtherapeut. Ja. Ich würde nur so intuitiv sagen, gut ist ja schon mal, dass ihr Petting miteinander machen könnt. Mhm. Dass das funktioniert und dass ihr auch richtig Spaß daran habt. Das führt dann auch bis zum Orgasmus bei dir. Das führt auch bis zum Orgasmus bei dir. Und auch mit richtigem Spaß und du bist... Hat eigentlich auch Spaß und ich meine, sie ist auch verständnisvoll. Sie sagt auch, Junge, lass dir noch ein bisschen Zeit, es ist nicht so schlimm und so weiter. Mhm. Aber ich mache mir halt nur mal die Gedanken an, was es liegen könnte. Mhm. Und sie hat mir auch schon gesagt, ob ich sie vielleicht nicht attraktiv für mich ist oder so. Aber es stimmt eben nicht. Wir machen uns beiden wirklich richtig Gedanken zu. Benutzt du Kondome? Nein, wir haben beide einen AIDS-Test gemacht. Mhm. Also daran kann es nicht liegen, dass du damit irgendwelche Probleme hast, oder? Ja. Wir haben beide einen AIDS-Test gemacht, weil sie ist, glaube ich, da allergisch, hat sie gemeint, auf Latex. Und deswegen wollen wir es nicht machen. Ich würde vorschlagen, ihr beide habt euch sehr gerne, sagst du. Wir haben uns wirklich sehr gerne, und es ist schön, das wäre schön, wenn deine Freundin dir das auch wirklich abnehmen würde. Das ist so, ne? Ja, ist das so, ja. Das ist so, ja. Und umgekehrt offensichtlich auch. Ja. Lasst du dich da bloß nicht unter Druck und Stress setzen. Mhm. Genießt mal weiterhin, und das kann auch noch ein paar Monate dauern, richtig gutes Petting. Ja. Das ist ja nur auch toller Sex, also man darf das ja nicht... Ja klar, macht auch Spaß, oder nicht, ja. Also ich würde erstmal wirklich das auch gar nicht so forcieren mit dem direkt miteinander schlafen, sondern habt so richtig Spaß miteinander. Lasst euch so richtig gehen, macht alles, wozu ihr da Bock habt, packt euch an, seid zärtlich miteinander. Und dann würde ich das so ganz vorsichtig peu à peu mal versuchen nochmal. Aber jetzt die nächsten Wochen erstmal überhaupt nicht. Alles klar. Einfach nur mal so kommen lassen. Hoffe ich denn mal, dass es dann auch wirklich... Ja, es kann auch wirklich sein, wenn das erste Mal ist, dass das so eine Überbedeutung für dich hat. Ja. Und du da durch irgendwie... Von dir aus kommt ja auch kein Stress. Ich würde mal sagen, den Stress mache ich mir eher selber, dass ich es nicht klappt. Sei froh, dass du so eine Freundin hast, ne? Ja. Die dir da keinen Stress macht. Sie ist verständnisvoll. Sie sagt auch, Miguel, lass dir lieber noch ein bisschen Zeit, ist nicht so schlimm, aber ich mache mir halt irgendwo den Stress, weil wenn ich jetzt so von Freunden höre oder so, bei denen klappt es eigentlich alle wunderbar. Ne? Ja, das weißt du auch nicht, ob es bei denen so sehr klappt. Und wenn es klappt, ist es auch wurscht. Es wird irgendwann bei dir auch richtig klappen. Lass es ganz langsam angehen und habt richtig viel Spaß so miteinander. Alles klar, Jürgen. Viel Spaß. Okay, tschüss, danke. Tschüss. Ciao. Also ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, trotz Bildstörungen, 0180-5678-111 oder unsere Faxnummer 0180-5678-110. Timo, 24 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Timo. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe den Mann meines Lebens bitter enttäuscht. Inwiefern? Ich habe ja, vor Ende Juni den Mann meines Lebens kennengelernt, habe mich tierisch verknallt. Mhm. Ende Juni 98. Ende Juni 98, ja, ja. Ja. Und das ging dann so hin und her, mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Kannst dir vorstellen, in welcher Lage ich war. Und dann habe ich seine Wohnung über den Urlaub betreut. Mhm. Und ja, da kam es halt so über mich, dass ich halt in die Schublade geguckt habe. Mhm. Moment, warst du denn da schon mit ihm zusammen, als du diese Wohnung betreut hast? Wir waren zusammen insofern, dass eine große Distanz da war und ich er mich immer an der langen Leine gehalten habe. Mhm. Also so mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Aber du hattest ihm schon signalisiert, dass du ihn sehr gerne hast? Ja, ja. Und du also warst von meiner Seite war das auch Aber von seiner Seite war es nicht sehr klar? Es war zum Teil sehr klar und zum Teil wieder ganz absolut unklar. Ja. Also es war eher ein Urlaub, du hast die Wohnung betreut, ja, und hast eine Schublade aufgemacht. Ich habe eine Schublade aufgemacht und habe dann halt Briefe gefunden, die ich allerdings nicht gelesen habe, mhm, weil ich habe also davor gesessen und ich konnte sie nicht lesen. Mhm. No? Es war unmöglich, weil also aber immerhin hattest du sie schon in der Hand. Ich hatte sie in der Hand, hast ja du auch ausgepackt aus dem Kuvert? Ja, habe ich. Aber ich habe sie nicht ausgefaltet und weil Vertrauen ist eigentlich das Größte, was mir immer am heiligsten war. Mhm. Mhm. Und also ich konnte die Briefe nicht lesen. Mhm. Und mir war klar, dass er das merkt. Mhm. Und als er aus dem Urlaub kam, wollte ich ihm das eigentlich auch sagen. Warum war dir klar, dass er das merkt? Weil er eine peinliche Ordnung hat. Ach so. Mhm. Und von daher wusste ich also ganz genau, er wird das merken. Aber welcher Teufel hat dich denn geritten, in diese Schublade zu gucken und dann sogar die Briefe noch rauszunehmen und sogar noch mehr, so ein bisschen aufzuklappen? Weiß nicht, glaube ich, wollte irgendwie, ich weiß nicht, was ich gesucht habe. Doch. Ich weiß auch nicht, was ich finden wollte. Ich denke mal, vielleicht wollte ich irgendwie eine Bestätigung haben. Also du wolltest heimlich einen Zettel finden, wo er drauf heimlich geschrieben hat, ich liebe Timo so sehr. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht wollte ich sowas finden, ja. Ja, okay, also du hast die Briefe, wir wollen dir das mal glauben, nicht gelesen. Und wieder ich rein. Ich habe sie wirklich nicht gelesen. Wieder rein, Ernst. Ja, wieder reingelegt und dann? Ja, und dann hat er sie halt gefunden und mich darauf angesprochen. Mhm. Ich meine, da konnte ich es ja nur noch zugeben. Hast du es direkt zugegeben? Nein, ich habe es nicht direkt zugegeben. Er hat mich am Telefon gefragt, mhm, und da habe ich gesagt, da wollte ich gerne mit dir persönlich drüber reden und habe es dann ja eine halbe Stunde später am Telefon zugegeben. Wie war seine Reaktion? Er war absolut ja verstört, mhm, absolut down, denke ich mal auch, weil es halt auch ein totaler Vertrauensbruch war. Ne? Mhm. Ja, und jetzt ist halt die Situation so, ich habe seit 2 Wochen nichts von ihm gehört. Mhm. Ich laufe hier auf Grundeis, also es ist einfach, ich gehe irgendwie total, bin total down, ne? Mhm. Weil ich einfach nicht weiß, in der Situation umzugehen. Mhm. Wenn wir, ja, das ist die absolute Liebe, ne? Es ist, du bist richtig verknallt. Ich bin absolut Mensch, verknallt. Warum machst du denn dann sowas? Ich kann es dir nicht erklären. Dümmer geht's ja schon gar nicht mehr. Ja, genau. Mhm. Aber weißt du, in solchen Situationen, ich war einfach kopflos. Wie war, was hat er denn als letztes gesagt bei eurem letzten Gespräch? Wie seid ihr auseinandergegangen? Also ich habe ihm am Telefon gesagt, wie es halt war, und habe ihm gesagt, dass ich ihm das nicht am Telefon erklären kann. Mhm. Und ich habe ihm halt einen Brief dann geschrieben, mhm, wo ich das drin erklärt habe. Und er hat mir aber versichert, dass wir uns nochmal unterhalten werden unter 4 Augen, weil mhm, mir das eben wichtig war, ihm zu erklären, warum das so war. Ja, aber du kannst es doch nicht richtig erklären. Ich kann sie unter 4 Augen erklären, ja. Aber ich hätte ihm, wie erklärst du es denn? Ja, ich hätte ihm das jetzt halt eben ja erklärt, wie es dazu gekommen ist, wie meine Situation da war. Als ich also weil du dich so unsicher gefühlt hast, was ja, was und seine... als ich in dieser Wohnung war, weißt du, diese Anziehung, ne? Mhm. Und ja, ich hätte ihm das so halt eben erklärt. Also den Brief hast du ihm geschrieben? Ich habe ihm diesen Brief geschrieben. Daraufhin hat er sich aber noch nicht gemeldet. Daraufhin kam von ihm eine Karte. Ach so. Dass es für ihn halt eben unverzeihlich wäre. Mhm. Und daher würde er kein Pardon kennen, würde mhm, ihm leid tun. Mhm. Ja, das wäre halt sehr unfreundschaftlich. Also ich meine, er hat recht. Natürlich hat er recht, das weiß ich auch. Jetzt überlege ich nur gerade. Das ist natürlich eine miese Sache, die da passiert ist und die du gemacht hast. Mhm. Aber wenn der zu Anfang, also bevor er weggefahren ist in Urlaub, mhm, auch, also überdurchschnittlich in dich verliebt gewesen wäre, glaube ich, kann man so etwas verzeihen. Denke ich auch. Glaube ich. Eigentlich ist seine Reaktion jetzt ein Indiz dafür, dass der überhaupt nicht so sehr interessiert an dir war. Und dieses natürlich jetzt wohlwollend aufgreift, um zu sagen, na, der ist es ja nun wirklich nicht, dieser Timo. Ja, da magst du recht haben, Jürgen. Aber es ist die Situation gewesen, dass halt immer, dass es Wochen waren mit ganz viel Höhen und Tiefen. Mhm. Ja, aber wo er ganz viel signalisiert hat, dass es wirklich die Liebe ist. Ja, aber auch Tiefen, eben auch Tiefen. Ja. Aber du kannst ihm jetzt nicht hinterherlaufen. Du hast einen Brief geschrieben. Ja. Du kannst vielleicht noch einmal dich bei ihm melden und nochmal um ein Gespräch bitten. Und wenn er dann weiterhin bunkert und zumacht, war es das. So traurig das ist, aber ich glaube, es ist so. Ich kann damit nicht umgehen. Tja, das wirst du müssen. Das wirst du müssen. Das ist so einfach gesagt. Ja, ich weiß. Weißt du, wenn du jemanden triffst, wo, ja, wo alles stimmt, ne? Wo wirklich alles passt und alles ja so ist, wie du es schon immer geträumt ja, hast. Ja, ja, ne? Ja, klar. Ich und hoffe, es kommt auch so viel zurück, das ist ja das Problem dabei. Ja, aber so ganz viel kam da vorher ja auch nicht zurück. So ganz top war das ja nicht. Doch, da kam viel zurück. Ja, aber es gab auch Höhen eben und Tiefen, sagst du. Ne? Ja, wenn auf der anderen Seite eine absolute Beziehungsangst da ist. Mhm. Und eine Angst, wenn ich die Liebe zulasse, den Kopf zu verlieren. Mhm. Ja, das reden sich die Leute oft ein, die gerne geliebt werden wollen. Mhm. Timo, versuch nochmal an ihn ranzugehen. Lass ihn vielleicht nur noch eine Woche verstreichen. Mhm. Das ist ziemlich souverän, noch eine Woche zu warten. Mhm. Und dann versuche ein Vier-Augen-Gespräch hinzukriegen. Mhm. Und dann entschuldige dich nochmal, wirklich, ganz tief und innig und wie man es nur machen kann. Und wenn er dann, wie gesagt, dann lass es erstmal ruhen. Mhm. Eine Chance hast du vielleicht noch. Und dafür drücke ich dir die Daumen. Dankeschön. Timo. Es war halt einfach wichtig, jetzt das auch mal so zu sagen. Weißt ja, du? Verstehe ich. Einfach so mal ein bisschen darüber zu reden. Ja, klar. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Tschüss, Timo. Tschüss. Rita, 56 Jahre alt. Rita. Ja, hallo. Ja, hallo, Rita. Hallo, Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ich möchte anrufen wegen Clinton, ja? Wegen Clinton? Ja. Mensch, das ist ja ein Thema. Ja, und ich finde, der das da in die Wege leitet, ja? Der Herr Star. Ja, das ist für mich ein ganz großes Schwein. Ja, ich muss es fast auch so sagen. Also das ist das Schwein großen Ranges und den soll sie lynchen. Ich meine, naja, so man weiß ja nicht, ob er Dreck am Stecken hat, ne? Ja. Und die Perle, die hat ja nun mitgemacht, ne? Die Monika. Ja. Ja. Und ich finde, das ist eine ganz große Schweinerei. Und der Kerl ist echt mediengeil und kamerageil. Ja, der hat ja sicher auch seine Bettgeschichten, ne? Ja, ja. Also du stehst ganz auf der Seite von Clinton. Ja. Ich auch. Ich finde, das ist ein Mann, der tut seine Pflicht, der tut das fürs Volk. Mhm. Und das ist ein Staatsmann und sowas sollte man doch ihn nicht in den Schmutz sehen. Diese kleinkarierten, spießigen Amerikaner, ja, ne, dass die sich überhaupt darüber aufregen. Ja. Die einzige, die sich darüber aufregen darf, ist Frau Clinton. Ja. Aber das ist dann deren Privatangelegenheit. Ja, genau. Ne, das gehört überhaupt nicht in die Medien und schon gar nicht in die Weltpresse. Ja, würde ich auch so sagen. Das ist der mächtigste Mann der Welt, der soll sich um die Weltpolitik kümmern können. Ja. Ne, und seine kostbare Zeit nicht für so einen Blödsinn verschwenden müssen. Genau. Ich meine, was unsere Politiker machen, da guckt ja auch wir Deutschen nicht nach. Die tun ja auch alles, ne? Ja. Ich meine, da guckt kein Schwein nach. Die tun zum Fertig, lassen sie scheiden, heiraten wieder, ne? Ja. Ich meine, wer soll sich denn darum kümmern, ne? Ja. Ich meine, ich wollte auch nicht, dass sich einer in meine Privatangelegenheiten mischt, ne? Wie findest du das denn, dass es bis hin zu so ganz intimen Details geht, was Herr Clinton mit der Zigarre... Weil, ja, es ist ja schon fast Porno. Es ist ja Porno, ne? Ja. Was Herr Clinton mit der Zigarre bei Monika gemacht hat. Ja. Das können wir alle lesen. Ja, das ist eine Schweinerei. Ja, das ist wirklich eine Schweinerei. Also ich finde, also wenn er Recht kriegt, müsste er auch entschädigt werden. Mhm. Und ich finde das toll, dass seine Frau zu ihm hält. Ja. Also ganz bestimmt. Obwohl ich da gerne mal hinter die Kulissen gucken würde. Ja, ich auch. Ne? Ach, ich auch. Ich möchte hinter manchen Kulissen gucken. Also, vielleicht haben die beide einen ganz klaren Pakt miteinander, dass die in der Öffentlichkeit wirklich zusammenhalten. Ja. Aber wenn die ganz für sich alleine sind, dass sie schon sehr zerstritten sind, man weiß es nicht mehr. Das, also, es ist ja eine unendliche Verletzung für Hillary Clinton. Ja, ja, ja. Also in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Nein, ich auch nicht. Und ich meine, jeder hat doch mal Dreck am Stecken. Mhm. Ich meine, davon abgesehen, ich bin auch mal flitzen gegangen. Mhm. Ne? Du bist flitzen gegangen? Ja. Flitzen war früher so ein Begriff, man rennt nackt durch die Welt. Nein. Oder meinst du? Rausgegangen, ne? Ach, du meinst es so. Ich habe auch mal Scheiß gebaut. Ja, ich verstehe schon, ja. Und da ist auch keiner hintergekommen, ne? Das ist in meine Kammer drin, innerlich, ne? Und was, ich habe mich auch köstlich amüsiert, aber da mache ich doch keinen Staatsakt von. Also wir können ihm leider nicht viel helfen, aber wenn wir Amerikaner wären, du wärst auf jeden Fall lautstark auf seiner Seite. Ja, hundertprozentig, tausend. Ja, hoffen wir, dass er im Amt bleiben darf, dass sie ihm nicht da noch irgendwie was weg. Ja, ich drücke ihm beide Daumen. Ich drücke ihm auch meine Daumen. Ja. Danke für deinen Anruf, Rita. Alles Gute. Dankeschön. Und dein Hemd ist gut und schönen Dank fürs Autogramm. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, apropos Autogramm, das ist vielleicht ein schöner Anlass, euch nochmal unsere Adresse hier zu sagen. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann geht das an den WDR, Redaktion 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Jetzt begrüße ich herzlich Jörg und er ist 22 Jahre alt. Hallo Jörg. Mein Thema, ich wollte eigentlich nur mal was zum Miguel sagen, dem ersten Anrufer. Ja, bei dem Miguel heißt er. Miguel, okay. Ja. Bei dem es nicht so geklappt hat beim ersten Mal. Und bei mir war das eigentlich ganz genauso. Wir haben das Problem aber in den Griff gekriegt. Mhm. Also muss ich mal schildern. Wir waren also 3 oder 4 Wochen zusammen und haben es dann einfach mal versucht. Mhm. Ging jetzt bei mir von ihr aus als von mir, weil ich mir einfach auch mehr Zeit lassen wollte. Mhm. Aber es hat dann einfach auch nicht geklappt. Mhm. Er stand auch vorher und dann eben kurz bevor es dann wirklich soweit war, ich meine, das erste Mal ist ja auch dann immer irgendwo eine sehr spannende und wichtige Angelegenheit, hat es eben nicht geklappt. Mhm. Ja, und das hat mich dann auch ein bisschen frustriert. Mhm. Das ist ja auch irgendwo ganz normal, denke ich. Wie viele Versuche habt ihr gemacht? Zweimal. Mhm. Ja, einmal die ganz normale Missionarstellung versucht und dann halt nochmal die Reiterstellung, aber es hat halt nicht so richtig funktioniert. Ja. Gut, ich war frustriert, das hat sie auch gemerkt, ist klar. Nur dann hat sie eben in der Weise, wie ich finde, so toll reagiert, dass sie halt wirklich überhaupt nicht geschimpft hat oder enttäuscht war oder sauer war oder so, sondern einfach gemeint hat, das ist kein Problem für sie und sie macht davon die Beziehung nicht abhängig. Und das hat mir auch geholfen, das eigentlich auch dann so für mich persönlich relativ schnell zu überwinden. Mhm. Das war mir dann mehr oder weniger nicht ganz egal, aber es war halt in dem Sinne dann kein Problem mehr, weil ich wusste, es macht ihr nichts aus. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis es endgültig geklappt hat? Dann hat es noch 2 Monate gedauert. Ja. Und dann ging es mehr oder weniger ganz spontan mal ganz von selbst. Hattet ihr denn während dieser 2 Monate Petting miteinander? Nee, überhaupt nicht. Gar nichts, gar kein Sex miteinander. Mhm. Also für dich war ganz wichtig das Signal der Freundin, dass sie gesagt hat, es ist nicht schlimm, lass dir einfach Zeit. Das hat mir halt den Druck einfach weggenommen, den ich sonst gehabt hätte, denke ich mal. Mhm. Aber ich glaube, da ist Miguel auch in einer guten Situation, weil die Freundin im Prinzip dasselbe gesagt hat. Ja, sicher, ganz genau. Mhm. Deswegen denke ich halt mal, dass das auch da früher oder später klappen wird, wenn vielleicht auch eine gewisse Blockade im Kopf weg ist. Mhm. Also du kannst ihm da die Angst nehmen. Du hast die gleiche Situation erlebt und es hat sich dann durchaus dann offen alleine quasi erledigt. Ganz genau. Der Unterschied ist eben wirklich nur der, dass er halt es jetzt wirklich mehrere Male versucht hat. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es am nächsten Tag wieder versucht hätte, hätte es auch nicht geklappt. Mhm. Also wirklich sich die Zeit nehmen, warten, bis man wirklich auch selber bereit ist und auch dann wirklich ein besseres Vertrauen da ist. Ja. Denn man braucht es doch ein bisschen länger, bis man wirklich halt ein Vertrauen aufbaut, glaube ich. Heute klappt alles bei dir. Heute klappt es dabei, ja. Das ist gar kein Problem mehr. Schön für dein Feedback, vielen Dank. Ja, gut, dass du angerufen hast, Jörg. Wünsche noch viel Spaß. Ja, danke schön. Ganz tolle Sendung, Kompliment. Dankeschön, tschüss. Danke, Damian. Wenn die Technik dann auch klappt, wird alles schön. Ja, tschüss. Okay, ciao, Damian. Also, jetzt geht es weiter mit Thomas. Und Thomas ist 35 Jahre alt. Ja, hallo, Damian. Hallo, Thomas. Ich bin ja froh, dass ich mal durchgekommen bin, weil ich hatte schon das Gefühl, dass man Kritik an dir gar nicht zulässt. Mensch, wir lassen alles hier zu. Ja, ich habe nämlich ein echtes Problem mit dir. Ehrlich? Ja, und zwar finde ich es einerseits ganz gut, wie du mit Leuten, die echte Probleme sexueller Art oder auch in den Beziehungen oder die Mädchen, wie die vergewaltigt werden, finde ich super, wie du mit den Leuten umgehst. Aber? Weil es aber um Politik geht, da halte ich dich für einen erzkonservativen Spießer. Und so. Ich finde das ganz schlimm, dass viele Leute eigentlich so den Eindruck von dir haben, du wärst eine Art Linksliberaler. Ja. Aber ich finde, du solltest eher bei der CDU, auf, CSU auf der Landesliste in Bayern kandidieren. Findest du? Da wärst du eigentlich richtig aufgehoben. Was bringt dich denn zu dieser doch sehr drastischen Meinung? Ja, ich habe da ein paar Beispiele, kann ich dir auch gerne sagen. Ja. Da hat mal bei dir in der Sendung eine Frau angerufen, die hat erzählt, dass sie halt einen Asylbewerber geheiratet hat, weil er das Asylverfahren abgelehnt worden ist und sie hat ihn nur geheiratet, damit er in Deutschland bleiben kann. Also so eine Scheinehe. Mhm. deine Reaktion war, wie kann man denn sowas machen? Wie kann man denn gegen Gesetz verstoßen und so einem Menschen helfen? Das fand ich schon mal ganz schlimm. Also ich habe nicht gesagt, wie kann man an solchen Menschen helfen? Ich habe natürlich klargestellt, dass das ein Gesetzesbruch ist. Ne? Ja, aber kannst du nicht verstehen, dass man manchmal Gesetze brechen muss, wenn man keinen schädigt? Also da habe ich schon meine Schwierigkeiten mit. Ich finde, dass wir verdammt gute Gesetze haben. Und ich fühle mich auf dem Boden des Grundgesetzes sehr sicher und sehr gut. Und möchte nicht nach Gutdünken diese Gesetze gebrochen sehen. Okay, aber sag mal ein anderes Beispiel. Ja, ein anderes Beispiel war, da ging es zum Beispiel um die Demonstrationen anschließend der Studentenbewegung. Also die protestiert haben gegen zu wenig Mittel und so weiter. Und die haben dann in Bonn demonstriert und sind in die Bannmeile eingedrungen. Ja. Auch von dir kam da wieder die Reaktion, ja Kinders, wie könnt ihr denn so was machen? Ist doch klar, da muss die Polizei ja schließlich einschreiten. Mhm. Ich denke mal aber, wenn man ein berechtigtes Anliegen hat, muss man nicht unbedingt in die Bannmeile eintreten. Nein, aber man muss... Man soll demonstrieren und man soll denen, die Entscheidungen zu treffen haben, kräftig Dampf machen. Insofern fand ich diese Demonstration ausgesprochen gut, aber es muss ja nicht gleich dann letztendlich in eine gewalttätige Ecke abdriften. Und es wird automatisch gewalttätig, wenn man sich nicht an die Bestimmungen hält. Hast du nicht das Gefühl, dass eigentlich gesellschaftliche Veränderungen immer schon nur dadurch zustande gekommen sind, dass man Tabuverletzungen oder Gesetzesverstöße begangen hat? Also ich kann mich kaum an eine friedliche Revolution erinnern. Aber kann ich mich nicht, in der gesamten Weltgeschichte nicht. Thomas, das waren andere politische Systeme, aus denen dieses hervorgegangen ist. Das waren Diktaturen, das waren Monarchien. Da ist es sicher ein ganz anderes Thema. Aber wir leben in einer Demokratie, in einer verdammt guten Demokratie. Und da möchte ich keine Gewalt als legitimes Mittel sehen, um irgendwelche Dinge durchzubringen. Wir haben genug andere Mittel, um auf uns aufmerksam zu machen, wenn uns irgendetwas nicht passt. Und die Bürgerbewegungen, die vielen, vielen Bürgerinitiativen in Deutschland sind ja der beste Beweis dafür. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin nicht derjenige, der sagt, dass man anderen... Thomas, gehst du ein bisschen näher ans Telefon und verstehe. Ja, ich bin nicht derjenige, der für Gewalt ist. Mhm. Also ich finde auch, sobald es daran geht, dass man andere Menschen schädigt, dann muss auch das eigene Interesse zurückstehen. Ich meine nur, dass man zum Beispiel in den Sachen mit den Asylbewerbern, ja? Also die Politik ist ja so ausgehöhlt worden, das Asylbewerberrecht, dass man, wenn man Menschen helfen will, schon quasi gezwungen ist, zu solchen Mitteln zu greifen. Man kann ja im Grunde auf legalem Wege in Deutschland gar nicht mal als Asylbewerber einreisen. Weil wenn man aus einem sicheren Drittstaat kommt, dann wird das Asylverfahren ja schon direkt abgelehnt. Es gibt im Moment 80.000 gerichtliche Verfahren, um Asylanträge durchzubekommen. Also du kannst nicht sagen, dass es keine rechtlichen Mittel gibt. Ich weiß, diese Zahl weiß ich im Moment nicht genau. Ja, es wird vielleicht 1% dieser Verfahren werden anerkannt. Aber dieses heißt ja nicht, dass unser Rechtssystem schlecht ist. Vielleicht entspricht das einfach auch den Fakten und der Wahrheit. Nein, das liegt an unserem Rechtssystem. Sagst du? Ja, ich meine, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Ahnung als Jurist. Und ich glaube, dass es eben so ist, wenn man sagt, wenn man aus einem dritten Land kommt, also aus einem Drittstaat, also meinetwegen über Belgien gekommen ist nach Deutschland, um Asyl zu beantragen, ja, dann kann man in Deutschland schon gar kein Asyl mehr bekommen. Dann wird natürlich gesagt, du musst es in Belgien beantragen. Aber in Belgien gibt es natürlich ein ganz anderes Asyl. Ich will mich jetzt auch nicht über Asylrecht eigentlich mit dir unterhalten. Dann unterhalten wir uns 2 Stunden wahrscheinlich. Ja, eben. Ja. Sondern es geht mir nur darum... Also du hast den Eindruck jedenfalls, dass ich da irgendwie manchmal zu krass reagiere. Ja. Ja. Schade. Ich finde, Im Prinzip ist es immer eine klare Aussage gegen gewalttätige Aktionen. Auch zum Beispiel diese Castor-Geschichte. Ne? Ist okay, wenn die Leute demonstrieren. Wunderbar. Aber ich finde es nicht okay, wenn irgendwelche Chaoten dieses ausnutzen, auch die gute Gesinnung von den meisten Demonstranten ausnutzen und da so einen kleinen anarchistischen Bürgerkrieg veranstalten. Die diskreditieren die gesamten Leute, die friedlich da demonstrieren. Das ärgert mich immer so. Ja, da sind wir uns ja einig, dass man Gewalt gegen Sachen und gegen Menschen natürlich nicht machen sollte. Und was mich auch gerade gestört hat, so deine Aussage zu Bill Clinton zum Beispiel, ne? Da hatte ich wieder so den Eindruck, na, der verkauft sich so als Liberalen, aber im Grunde genommen, ne? Denn du hast gesagt, das ist doch scheißegal, was der macht. Es ist auch scheißegal, was er privat und mit wem er Sex hat. Ja. Aber es ist nicht egal, wenn er als Präsident der Vereinigten Staaten das Volk belügt, wenn er eventuell Leute dazu überredet, Thomas, nicht die Wahrheit zu sagen. Nee, Thomas. Darum geht's. Klar, aber in die Ecke ist er ja durch diese spießige Moral überhaupt gezwungen worden, dass er Aussagen über sein Privatleben machen muss. Und ich glaube, da sind wir beide, und so den Eindruck habe ich jetzt von dir, wahrscheinlich völlig einig, dass der poppen kann, mit wem er will. Das Ne? Solange er ordentlich seinen Job da macht. Ja, aber wenn er dann nun mal ertappt ist und vom Gericht befragt wird oder vor einem Untersuchungsausschuss, dann hat er halt Pech gehabt, dann muss er die Wahrheit sagen. Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. Es ist nur halt schlimm, dass es überhaupt so weit kommen muss, dass der vor dem Gericht über sein Sexualleben aussagen muss. Das finde ich natürlich auch lächerlich, ne? Thomas, aber du siehst, du kommst hier auch durch und man kommt auch durch, wenn man hier Kritik äußern kann. Ja, ich wundere mich doch. Ja. Okay. Ich hoffe, das wirft ein bisschen netteres Bild wieder auf mich. Naja, ganz Person. Überzeugt hast du mich nicht. Ja. Aber. Muss ja auch nicht immer sein. Nee. Okay, dann noch viel Spaß in der Sendung. Danke, Thomas. Tschüss. Jetzt ist sie. Wie heißt er? Sie? Jasmine? Jatzmann? Jasmine. Jasmine. Eigentlich Jasmin, aber seit Independence Day nennt man mich Jasmine. Seit was? Seit Independence Day. Seit Independence Day nennt man dich Jasmine. Ja. Hi, Jazz. Warum eigentlich Man und nicht Woman? Nein, Jasmine. Jasmine. Hi. Ach so. Ein bisschen komisch. Ja. Jasmine. Was ist das Thema? Das Thema ist der Selbstmord meiner allerbesten Freundin. Ich bitte dich, auch ein bisschen näher ans Telefon zu gehen. Das Thema ist der Selbstmord meiner allerbesten Freundin. Der Selbstmord deiner besten Freundin? Ja. Magst du darüber erzählen? Ja, großartig wissen tue ich letztendlich darüber nichts, weil die Familie sich sehr, sehr bedeckt hält. Mhm. Und wann ist es denn passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wann hast du es denn gehört oder erfahren? Wir sind donnerstags zusammen einkaufen gegangen und haben uns total witzige und fetzige Klamotten gekauft. Weil letzten Donnerstag? Vorletzten Donnerstag. Vorletzten Donnerstag. Weil wir samstags nachts rausgehen wollten. Mhm. Wir wollten die Szene ein bisschen unsicher machen, wollten richtig losgelegen, so wie das nun mal ist, richtig Spaß haben, feiern. Und wir waren verabredet für samstags abends 8 Uhr und sie kam nicht. Und dann habe ich angerufen und war ständig unter lauernd Anrufbeantworter dran und ich, hey, hallo, wo bleibst du? Und Samstag nichts gehört, gar nichts gehört. Ich bin dann zu Hause geblieben. Und habe dann irgendwann im Laufe der Nacht, ich weiß gar nicht mehr wann, so zwischen 2 und 3 Uhr, einen Anruf bekommen von ihrem Ex-Freund. Mhm. Sie war mit dem nicht mehr zusammen und es war auch nicht ihr richtiger Freund, es war eigentlich nur so ein Typ zum Essen geben, ein Typ fürs Kino. Mhm. Was hat er gesagt? Ja, ich brauchte nicht mehr warten, sie käme nicht mehr. Mhm. Und ich dann, wie, sie kommt nicht mehr. Ja, sie kommt nie mehr und dann hat er aufgelegt. Ja, und dann bin ich natürlich erstmal hier Sturm gerannt, habe ihre Eltern angerufen und keiner ging ans Telefon, nichts. Und dann durch einen dummen Zufall bin ich dann doch mal durchgekommen und habe dann ihren Bruder also ans Telefon gekriegt. Mhm. Ich sage mal, ich sag, was ist los, was ist passiert, ne? Mhm. Und der sagte nur, sie ist tot und legte auf. Ne? Das ist jetzt über eine Woche her, ne? Ja, ja. Was ist, hast du in der letzten Woche mit der Familie irgendwie Kontakt gehabt? Nein, gar nicht. Das heißt, du warst gar nicht auf ihrer Beerdigung, sofern sie beerdigt worden ist schon? Sie ist eingeäschert worden. Das hast du erfahren? Ja, ja. Von wem? Also, das ist ganz intern mit der Familie. Also, die ist auch nicht hier beerdigt worden, sondern irgendwo in Bayern, weiß der Geier wo. Und wie hast du das erfahren? Das habe ich jetzt durch den Bruder erfahren. Den habe ich jetzt gestern Nachmittag in der Stadt getroffen und habe ihn erstmal, dann irgendwie so an der Bank festgenagelt. Und der hat wieder nichts Eingehendes gesagt? Nein, warum? Gar nichts. Vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, ich war mit ihr donnerstags unterwegs, wir hatten so einen Spaß, so einen Gaudi wir hatten noch irgendwie was vor. Ne? Wie eng war denn diese Freundschaft? Ja, also sehr eng. War es deine beste Freundin? Ja, meine allerbeste. Deine allerbeste Freundin? Meine allerbeste. Aber warum macht die Familie denn dann so zu, verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Kanntest du denn die Eltern dann nicht auch? Wenn man ja, relativ, ne? So wie man Eltern nun mal kennt. Mhm. Wir sind beide über 30. Ne? Mhm. Und dann hallo, hi, wie geht's, wie steht's? Also großartig gesprochen eigentlich. Mein Gott, jetzt stehst du da, deine beste Freundin ist tot. Und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Nein, gar nicht. Und du hast aufgrund der Gespräche, die du mit ihr geführt hast, die Wochen vorher, auch überhaupt keine Idee, was da... Nein, gar nicht. Das ist ja das Unfassbare für mich. Also man hätte ja normalerweise was merken müssen. Ich weiß nicht. Ja, wie macht sich das bemerkbar? Depressiv. Irgendwas, ja. Man ist depressiv. Man sagt, gibt es denn nicht irgendwie jemand anderen, eine andere Freundin, über die du Kontakt herstellen könntest, oder wo du irgendwelche Informationen herbekommen kannst? Nein, gar nichts. Also was ich schon alles versucht habe. Du hängst völlig in der Luft. Ich hänge völlig in der Luft. Ne? Und vor allen Dingen jetzt für mich so, So, ich sitze hier abends in der Wohnung, dann ist da ein Bild von ihr und da, ich muss das umlegen. Ich kann es nicht sehen, weil es mir einfach zu weh tut. Ne? Ich kann es einfach nicht ertragen. War denn der Bruder, den du in der Stadt getroffen hast von ihr, war der auch irgendwie aggressiv dir gegenüber? Nein, gar nicht. Aber du hast doch bestimmt nochmal gefragt, was ist passiert? Ja, ich hab gefragt, ich sag, warum? Ich sag, weißt du denn warum? Ich sag, hat sie was hinterlassen, einen Brief, einen Zettel? Irgendwie, ich sag, was ist passiert? Und er schüttelt nur den Kopf und sagt, keine Ahnung, keiner weiß das. Es kann sich niemand vorstellen, was vorgefallen ist. Weiß man denn, weißt du denn, wie sie sich selbst getötet hat? Auch das nicht, das hat er mir nicht sagen wollen. Tja. Also es ist so mysteriös, ich hab schon gesagt, ich mache darüber einen Film in Akte X oder so, weil es ist so... man muss sich das vorstellen, es ist ein Gruppenbild und dann wird einer ausradiert. Lass doch mal vielleicht noch ein wenig Zeit vergehen. Das Unglück ist so frisch noch und die Trauer vermutlich in der Familie so groß. Und dann versuche dich doch schriftlich nochmal an die Eltern zu wenden. Und erkläre doch auch, dass du eben eine sehr gute Freundin warst und es dir sehr viel daran... Ja, ich bin aber nicht die Einzigste. Also es wird jeder ausgegrenzt, jeder. Mhm. Ob das jetzt ihr, ja, sagen wir mal, Begleiter ist oder... Mhm. Ich meine, gut, ich war sehr, sehr viel mit ihr zusammen, aber wir waren eine ganze Clique. Niemand hat irgendwas... Dieser Freund, der gar nicht mehr so ihr Freund war, mit dem kannst du, der weiß auch nichts Näheres. Der weiß gar nichts, der weiß noch weniger als ich. Also ich habe ihm... Ich meine, du kannst natürlich jetzt eigentlich die Familie nicht zwingen, was zu sagen. Nein. Aber vielleicht geht es wirklich, wenn du noch, wie gesagt, etwas Zeit verstreichen lässt, dass du sie nochmal sehr, sehr einfühlsam bittest um ein Gespräch oder um ein paar Informationen, da es ja nur eben deine beste Freundin auch war. Ja, eben. Vielleicht erreichst du sie dann ja doch. Man weiß ja nicht, was in den Leuten im Moment vorgeht. Es ist ja so, vielleicht stehen die völlig auch noch unter Schock. Und ja, ich sage ja, es ist so, als wenn irgendjemand daherkommt und nimmt irgendwas mit und es ist einfach nicht mehr da. Jetzt zähle ich mich ja auch zu den Hinterbliebenen. Ich frage mich, warum, wieso und den Vorwurf, den ich mir letztendlich mache, ist, warum hast du nichts gemerkt? Ja, natürlich. Ja? Das würde ich dann aber auch alles so in den Brief hineinschreiben, damit die Leute auch merken, was dich bewegt und wie sehr dich das bewegt. Da wünsche ich dir viel Glück, dass die Leute sich bei dir melden und dass es dazu ein Gespräch kommt. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.33 Uhr. Unser Fernsehbild hat sich stabilisiert. Das ist wunderbar. Vielen Dank an die Kollegen. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, dem Talkradio Domian. Und heute könnt ihr mich ganz einfach anrufen zu allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ihr könnt mich anrufen von einem ganz profanen, altmodischen Telefon oder ihr könnt mich gerne auch anrufen von oder mit einem Bildtelefon oder über eine Webcam mit ISDN-Anschluss. Und dann kann ich euch sehen. Darauf bin ich natürlich sehr gespannt. Also wer so ein Ding hat, das sind nicht viele, das weiß ich, so oft wird das nicht sein, versucht es ganz einfach unter 0180 5678 111, die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer auf das Fax zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls hier zurückrufen können. Es ist jetzt am Telefon ohne Bildtelefon. Ich sehe sie zumindest nicht, ich werde sie hoffentlich jetzt hören. Sabine, 25 Jahre alt, hallo. Ja, hallo. Sabine. Ja. Hallo, was ist dein Thema? Und zwar ist mein Thema, ich habe ein bisschen Kritik in meiner Ehe. Wir sind seit 6 Jahren verheiratet. Mhm. Ich komme aus einer türkischen Familie. Mhm. Und wir hatten gestern wieder ein bisschen Krach gehabt. Und zwar geht es darum, er zeigt mir keine Aufmerksamkeit und keine Zärtlichkeit. Mhm. Und ich versuche jetzt schon seit 6 Jahren die Ehe immer wieder aufzubauen. Und meine Eltern sind auch ein bisschen sehr geschockt darüber. Bist du selbst auch Türkin? Ja. Ja. Mhm. Und wir haben auch schon eine Tochter verloren, 1996. Wie kam das? Das ist nach der Entbindung passiert. Ja, ja. Ohne Grund. Ich meine, okay, es wurde eine Autopsie gemacht und alles erklärt, aber ich konnte das bis jetzt noch nicht verarbeiten. Mhm. Und jetzt habe ich auch mehrmals Depressionen gehabt, auch wie heute Abend zum Beispiel, kann ich nicht schlafen. Mhm. Habt ihr sonst noch Kinder? Habt ihr danach noch Kinder bekommen oder vorher? Nein, ich habe jetzt eine Tochter. Sie wird jetzt 1 Jahr alt. Mhm. Mit ihr bin ich sehr glücklich. Mhm. Aber halt, da ist das Problem in unserer Ehe, wenn er aus der Arbeit kommt, dann schläft er sofort und wenn er aufsteht, ist sein bestes Hobby Fernsehen gucken. Mhm. Und also du fühlst dich da sehr vernachlässigt. Also, genau. Sehr vernachlässigt. Ja. Was ist denn, was würdest du noch kritisieren? Was würde ich noch, ja. Ist er zu dir auch gewalttätig? Das war er einmal während meiner Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft? Ja, das war bei meiner ersten Schwangerschaft gewesen. Das ist die Schwangerschaft, wo das Kind dann gestorben ist? Genau. Hat es damit was zu tun? Nein. Nein. Das hatte damit zu tun in meiner Firma. Die haben mich sehr, sehr schlecht behandelt. Mhm. Das waren meine eigenen Landsleute. Mhm. Was hat dein Mann denn damals mit dir gemacht, als er gewalttätig war? Was ich da gemacht habe. Nee, was er da gemacht hat. Hat er dich geschlagen? Nein, überhaupt nicht. Das waren nur 2-3 Ohrfeigen gewesen. Naja, also du sagst, nein, überhaupt nicht. Es waren nur 2-3 Ohrfeigen. Ich finde, das ist auch schon Schlagen. Ja, aber ich... Na gut, das ist einmal passiert, das ist dann nicht, es hat sich nicht wiederholt. Genau, das hat sich nicht nochmal wiederholt. Mhm. Er hat sich mehrmals entschuldigt. Hast du denn das Gefühl, dass dein Mann dich noch liebt? Da habe ich immer meinen Zweifel, weil die Aufmerksamkeit, wie er beim Fernsehen zeigt, anstatt mir, das enttäuscht mich schon. Mhm. Und meine Familie denkt, ich mache den Fehler, wenn ich nur wüsste, wo ich das Fehler mache. Liebst du deinen Mann noch? Nein. Wegen meiner Tochter möchte ich eigentlich nicht die Trennung haben, weil ich sehe so mehrere Leute oder Ehen, die schon geschieden sind und die Kinder, die stehen im offenen hin und her, werden die herumgeschoben und das möchte ich auch mein Kind nicht antun. Aber vielleicht, ich sag in solchen Fällen immer, Sabine, vielleicht ist es für das Kind viel schlimmer, in einer Ehe zu leben mit Eltern zusammen, wo die Ehe nicht funktioniert, wo Spannungen da sind, wo Aggressionen da sind, wo die Leute einfach unglücklich sind. Vielleicht ist es doch wirklich, ich bin eigentlich immer für die ehrlichere Lösung, sich dann auch zu trennen. Weil ich glaube, dass das Kind dann auch besser nachvollziehen kann und es für das Kind letztendlich auch besser ist, als in einer kaputten Familie aufzuwachsen. Aber du hast wahrscheinlich auch große Schwierigkeiten jetzt wegen der Trennung. Oder welche Konsequenzen hätte das für dich und auch deine Familie, deine Eltern, wenn du dich jetzt trennen würdest? Meine Eltern mögen ihn schon seitdem wir verheiratet nicht. Er ist mein Cousin. Ah ja. Mhm. Und meine Eltern mochten ihn sowieso nicht. Und jedes Mal gibt es Streit, wenn mein Vater hier sitzt, weil sie sich nicht verstehen können. Also deine Eltern würden dich durchaus unterstützen? Was heißt unterstützen? Meine Eltern würden mich von meiner Wohnung mitziehen und bei denen wohnen lassen. Mhm. Na, immerhin. Das möchte ich nicht. Bei denen leben. Besteht nicht die Möglichkeit, dass du alleine leben könntest? Ja, ich würde ja sehr gerne. Ich möchte auch sehr gerne die Ruhe haben. Mhm. Also nicht immer wieder dran denken, was kann ich jetzt besser für meine Ehe tun? Mhm, ja. Aber weißt du, mich hat gerade eigentlich sofort überzeugt, als du eigentlich sehr spontan gesagt hast, auf meine Frage, liebst du ihn noch? Hm? Hast du nicht lange überlegt, hast du gesagt, nein. Und das ist für mich eigentlich das Todesurteil für eine Beziehung und auch für eine Ehe. Ich bin ja eben gerade dran, ich zweifle ja auch über, was kann ich denn jetzt noch tun? Er meint, versuchen wir es nochmal. Ja, aber wie oft denn in diesen 6 Jahren, wie oft soll ich das noch versuchen? Er kann mich nicht verstehen. Mhm. Ich versuche ihn zu verstehen. Okay, Junge, du, das ist dein Ding, das ist dein Charakter. Okay, habe ich damals gesagt, ich werde es nochmal versuchen. Aber jetzt... Du hast keine Kraft mehr. Nein, ich werde kaputt. Mhm. Und das sieht er nicht. War das eigentlich damals eine Liebesheirat? Eine Liebesheirat. Ich bin damals von zu Hause abgehauen. Da bin ich wieder nach Hause gekommen und Mama sprach mich sofort an und sagte, hör mal, willst du denn nicht mal heiraten? Ich sag, ja, wen denn? Ja, dann sind wir in die Türkei gefahren. Und dann habe ich ihn dort mal kennengelernt. Das waren 2 Wochen gewesen. Und da gab es so viele Gerüchte und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich es euch. Ja, und dann habe ich geheiratet. Da warst du sehr jung noch, 19 Jahre, ne? 18 Jahre, genau. Ja. Also es fing schon alles nicht so richtig gut an. Richtig. Das war, die Heirat war, also für meine Eltern gewesen, sag ich mal. Schlaft ihr jetzt noch miteinander? Selten. Jetzt bestimmt vor 2 Monaten erstmal gewesen. Was geht dann in dir vor, wenn das noch passiert? Also das war vorgestern gewesen, als er versucht an zu streicheln, da fing ich an zu weinen. Das ging mir so ans Herz und er müsste erstmal überlegen, was er überhaupt da erstmal tut. Er weiß genau, dass ich nicht sofort akzeptieren kann, dass ich mit ihm schlafen kann. Ich muss das erst noch alles abbauen und so. Und das versteht er nicht. Also Sabine, ich kann mich natürlich jetzt nicht genau in ganz detailliert in eure Geschichte hineindenken. Spontan würde ich sagen, es ist eine Trennung ist sicherlich besser für alle Beteiligten. Ich möchte dir aber jetzt noch anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke Dunajski, die ist heute Nacht hier, jetzt gleich noch ein bisschen und auch eingehender reden solltest. Ja? Das wäre sehr toll. Ja, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ich danke dir, tschüss, dass du einmal zugehört hast. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt ist Annette dran. Annette ist 38 Jahre. Hallo Domian. Ja, Annette. Ja, erstmal Kompliment an deine Sendung. Die Danke. Ist sehr prima. Und zu der Vorrednerin möchte ich doch mal sagen, sie sollte nicht wegen einem Kind mit einem Mann zusammenbleiben, den sie nicht mehr liebt. Denn das habe ich 17 Jahre gemacht. Und das war ein ganz großer Fehler. Die Kinder leiden darunter und sonst kein anderer. Du würdest ihr dringend abraten davon. Ganz dringend. Ja. Das war aber nicht das Thema. Du Nein, hast dich jetzt zu meinem Thema. Ja. Also ich habe mich ganz sterblich verliebt und da du immer so gute Tipps gibst, habe ich bei dir angerufen und habe mal versucht, ob du mir da einen hinratenden Tipp geben kannst. Ja, erzähl mal, um was geht's denn genau? Ja, pass auf, wir haben einen Kegelclub gegründet. Ja. Und eine gute Bekannte von mir brachte ihren Bruder mit. Ja. So, er saß mir vis-à-vis gegenüber. Da ich ein Augenmensch bin, ich gucke erst immer in die Augen, die haben mich fasziniert. Sofort? Sofort. Ja. Der hat noch kein Wort geredet, nichts, ich war fasziniert. Ja. So, jetzt waren wir schon 3-mal kegeln und er wohnt noch bei Mama und ist auch so ein bisschen Mama-Zippe. Und wie alt ist er denn? Der wird 32 ja. dieses Jahr. Ja. So, und ich weiß jetzt nicht, wie ich es drehen soll, um näher an ihn ranzukommen. Also er weiß Mama schon... Mama schlawenzelt immer um ihn rum. Ach, und die ist auch in dem Kegelclub, ja, die Mama. Ja, das ist ja das Übel. Und dann gehen wir dann noch immer zu denen, die haben so einen kleinen Keller, den haben sie sich so ein bisschen als Bar ausgeschmückt. Ja. Sitzt Mama und Schwester und Schwager und alles sitzt immer da rum. Man kommt nicht an ihn ran. Hast du denn den Eindruck, dass er so rein guckmäßig dir da auch schon ein bisschen näher gekommen ist? Dass ja, ich da so ein bisschen... gucken her, also könnte ich das sagen, ja. Aber das ist alles noch sehr wackelig. Also er beobachtet mich mit den Augen und. Das ist schon wohl alles da, aber... Habt ihr denn überhaupt schon einmal miteinander mal geredet? Nein, eben nicht. Die Möglichkeit ergibt sich nicht. Die Mama sitzt immer so auf der Pelle. Mensch, mit 32 Jahren, was ist denn das für ein Schlappschwanz? Ach, ich weiß es nicht. Mann, also im Moment gefällt er dir nur von dem Äußeren. Es kann ja auch sein, dass das wirklich das letzte Weichei ist, ne? Wenn der da mit 32 bei der Mutti noch so wohnt und sich verhätscheln lässt. Geh doch mal, du bist doch eine selbstbewusste Frau, das höre ich doch. Richtig. Ruf den doch einfach mal an. Ich habe keine Telefonnummer. Ach, du weißt doch, wo er wohnt. Ja, ja. Und du weißt doch, wie er heißt. Ja. Ja, also was kann man denn dann machen? Also ich bin hergegangen, habe jetzt heute eine kleine Diddle-Karte geschrieben. Eine ganz winzig kleine. Eine was? Eine Diddle-Karte. Was ist das denn? Das ist so eine Karte mit so einer Maus drauf. Ja. So, und da steht drauf, willst du mein Freund sein? Und da habe ich reingeschrieben, wenn du der Meinung bist, kannst du mich ja mal anrufen mit meiner Telefonnummer und mein Namen drunter, fertig. Weiß er denn, wer du dann bist, wenn du deinen Namen drunter geschrieben hast? Ja, ja. Das kapiert er dann? Ja, das versteht er. Seine Schwester heißt genauso. Mhm. Und der der Kontakt ist ja irgendwo da, nur nicht so, dass man mit ihm mal allein reden kann. Ich meine, also ich finde es spontan nicht so ganz gut mit der Karte, obwohl es ist schon ganz okay. Aber so legst du wieder die Initiative zu ihm hin. Ja. Schöner ist es ja, wenn du ihn beispielsweise direkt an der Strippe hättest. Da kannst du ihn eher packen. Ja, so legt er die Karte in die Ecke und hat Angst vor Mama und es vergehen wieder endlose Wochen. Das habe ich auch gesagt. Ja? Wenn du den aber an der Strippe hast und sagst, hier, pass auf, komm, ich habe was vor, hast nicht Bock mit Kino, Essen oder weiß ich, denk dir irgendwas Nettes aus. Ja, mein Schwager sagte auch schon, lad ihn doch einfach mal zum Essen ein. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich sag, warum soll ich denn ihn zum Essen einladen? Weil du scharf auf ihn bist, dann lädst du ihn zu einer leckeren Pizza ein. Weil ich habe ja auch ein bisschen Muffe, ich habe ja auch viel Theater von den 17 Jahren hinter mir. Aber du bist so, im Moment... Und dann auf einen Mann so direkt zuzugehen... Doch, mach mal. Investiere mal die 25 Mark, was die Pizza mit Vorspeise und so kostet. Ach, dann wäre mir ja ganz egal, und wenn es 100 Mark kosten würde. Du bist aber solo im Moment, ne? Ja, also bei schon dir, seit 3 Jahren. Da gibt's keine Probleme. Du musst da auf niemanden Rücksicht nehmen. Nein. Hast du denn diese Karte schon weggeschickt oder liegt die noch da? Nein, das ist so eine ganz kleine, die wollte ich ihm beim Kegeln, beim Guten Tag sagen, in der Hand drücken. Ja. Also, ich meine, doppelt hält besser. Drück ihm das Ding in die Hand. Und wenn der sich dann nach ein paar Tagen nicht meldet, dann rufst du an und sagst und schlägst das mit der Pizza oder weiß ich was, irgendwas Nettes zum Essen vor. Dann hast du ihn, dann bist du wirklich, hast du von allen Seiten angegriffen. Ja, war ein guter Bekannter, der hatte dann ein bisschen was getrunken, da hatten wir eine Geburtstagfeier, war er dann auch da und der sagte dann in seinen dusseligen, besoffenen Kopf, mein Gott, Jörg, siehst du nicht, dass die auf dich steht und machte ihn da so, komm, so richtig an und schmiss ihm das so richtig vom Kopf, ja, da hat er sein Bier ausgetrunken, weg war er. Ja gut, das sind so Sachen, die so Zwischenfälle, die würde ich jetzt gar nicht so ernst nehmen. Gib ihm die Karte und ruf ihn 3 Tage später an, wenn er sich selbst nicht meldet. Und dann sehen wir weiter. Okay, Annette. Dann muss ich erstmal gucken, wie an die Telefonnummer kommt. Ja, die kriegst du schon irgendwie raus. Bin ich ganz sicher. Okay. Ich drücke dir die Daumen. Alles tschüss, klar, Annette. Schönen Dank. Tschüss. Jetzt ist der Rainer dran und Rainer ist 18 Jahre alt. Ja, Rainer. Ja, hallo, mein Name ist Rainer. Ja. Und zwar wollte ich mich nur mal dazu äußern, was die Rita vorhin gesagt hat zu dem Clinton. Mhm. Da ich der Auffassung bin, dass das alles ein bisschen sehr übertrieben wird und dass ich nicht finde, dass man den Mann jetzt irgendwie großartig bemitleiden sollte, weil das, was er gemacht hat, war einfach mal falsch und dass er gelogen hat, war falsch und ob diese Monika Lewinsky jetzt unbedingt so scharf auf diesen Clinton war oder ob er sie nicht auch, ich sag mal, er hat ja eine gewisse Macht. Hm. Ob er die nicht ihr gegenüber auch irgendwo wo ausgenutzt hat. Vielleicht. Also ich finde auch falsch, dass er gelogen hat, aber die rigide Moral in Amerika hat ihn wahrscheinlich in die Ecke getrieben. Aber findest du nicht auch letztendlich völlig egal, was der im Bett macht, unter der Bettdecke? Ja, bloß im Endeffekt ist es der Präsident der Vereinigten Staaten und der wird halt dementsprechend bezahlt. Und ich finde nicht, dass der es mit irgendeiner Praktikantin bei sich im Büro auf dem Schreibtisch schreiben sollte. Also gut, jetzt kommt natürlich das Thema Sex mit Abhängigen und so. Das ist natürlich auch wieder ernst zu nehmen. Wo der seinen Sex macht, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wenn der mit Hillo auf dem Schreibtisch, ist mir völlig wurscht, völlig egal. Mich interessiert, wie der sich weltpolitisch engagiert, welche Position er ergreift denn zur großen Russlandkrise zum Beispiel und so weiter und so weiter. Das interessiert mich, aber auch nicht, was der mit der Zigarre gemacht hat, Mensch. Die Welt, ich denke manchmal, wenn ich diese Bilder sehe, die Welt brennt, es gibt Kriege überall auf der Welt, es gibt Hungersnöte, Russland ist kurz vor dem Zusammenbruch und die Amerikaner verschwenden ihre Sendezeit und ihr politisches Know-how dafür, diese Affäre irgendwie da zu klären oder nach oben zu pushen. Das verstehe ich nicht, das geht mir nicht in meinen Kopf. Ja gut, das ist halt Amerika, da braucht man sich nicht weiter drüber zu unterhalten. Mhm. Aber also ich finde nicht, dass der Mann jetzt noch weiter, sag ich mal, das Land präsentieren. Also ich habe selber Freunde in den USA und ich finde eigentlich nicht, dass der Mann noch weiter dieses Land präsentieren sollte, weil... Aber du wärst schon dafür, dass der jetzt dann allmählich auch mal den Hut nehmen sollte. Ja, du musst es einfach mal so nehmen. Wer, wenn du oder ich jetzt Politiker sind, wer nimmt diesen Mann denn ernst? Ich meine, vielleicht bin ich als Politiker auch schon mal irgendwie mit einer anderen Frau ins Bett gegangen, aber ich war nicht so blöd und habe mich erwischen lassen, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Ich fand es auch, also ich hatte wirklich Mitleid mit ihm. Vor ein paar Tagen ging das durch die Presse. Da steht er vor einem Publikum und sagt, ich habe gesündigt. Hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also ich muss sagen, so brennend interessiert mich das jetzt auch nicht. Und die Sachen, die jetzt ansprachst mit der Russlandkrise und dass da ein paar Kaputte auf ein paar Atombomben sitzen oder so, finde ich persönlich auch eigentlich irgendwo krasser. Bloß ich kann es einfach mal verstehen, wenn der jetzt so runtergedrückt wird. Erstens mal, gut, über Medien braucht man sich wahrscheinlich nicht weiter zu unterhalten, die, sage ich mal, nehmen sich alles, was sie schön hochpushen können und breitlatschen können. Also er wird ja von mehreren Seiten angegriffen. Wenn jetzt diese Partei-Spendenaffäre, wenn das jetzt auch noch hochkocht, dann ist er wahrscheinlich völlig erledigt. Das kann ja sein, das ist ja alles noch nicht geklärt. Ja klar, wenn sie erst einmal dran sind, dann denke ich mal, finden sie auf jeden Fall auch was von mir. Du bist auf jeden Fall eher skeptisch der ganzen Sache gegenüber und fändest es im Prinzip gar nicht so falsch und schlecht, wenn er abtreten würde. Ja, finde ich schon. Also ich finde, man sollte da nicht irgendwie Mitleid habe ich mit jemandem, der auf der Straße liegt und keine Kohle hat. Aber nicht ein Typ, der, sag ich mal, die fetten Abfindungen kriegen wird, sich irgendwo eine Ranch nimmt in Texas und... Also so gesehen sind wir uns natürlich da auch wieder einig. Also er wird nicht am Hungertuch nagen. Ja, genau. Und er hat immerhin sehr viel Macht genossen. Und lieber Rainer, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Schon Schluss? Jetzt ist schon Schluss, ja. Du hast so viele wunderbare Sachen gesagt, das kann gar nicht mehr getoppt werden jetzt. Glaub mir das habe ich jetzt alles schon so abgecheckt. Ich habe hier noch einen Freund, der Jörg, der wollte dich unbedingt grüßen, weil er dich ganz toll findet. Kann das noch machen? Jetzt machen wir Schluss, okay? Oh, warte mal ganz kurz, bitte. Hallo. Hallo Jörg. Hallo Domian. Ja. Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von dir und verfolge dich auch also öfters im Fernsehen und das wollte ich dir eigentlich nur noch mal rüberbringen und mach weiter so. Sehr lieb von dir. Jetzt hätte ich ihn Rainer fast rausgeschmissen gerade. Okay, gut. Danke Jörg. Schönen Gruß an Rainer nochmal. Tschüss. Thomas, 29. Ja, hi Domian. Thomas. Hi. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Wir hatten letzten Montag schon mal das Vergnügen. Und ihr wolltet mich dann heute zurückrufen, ob Thomas, ich denn... bitte geh ganz nah ans Telefon. Ja. Du hast jetzt gesagt, du weißt nicht, ob ich mich noch nicht erinnere. Ja. Du bist der auf der Kanzel predigen wollte. Bist du's? Ja, ich bin's. Du bist ein Laienprediger in der evangelischen Kirche. Ja. Und du wolltest gestern auf der Kanzel predigen quasi, dass du schwul bist. Ja. Wie war's? Gar nicht. Ich liege seit Dienstag mit einer Angina und einer eitrigen Bronchitis und Fieber im Bett. Ach, wie dumm. Und ich hatte wirklich heute gedacht, hoffentlich erwischen wir ihn. Ich bin ganz gespannt, was nun aus der Sache geworden ist. Ich hoffe nicht, dass das psychosomatisch bedingt ist, die ganze Angelegenheit. Also ich habe auch sehr lange mit meinem Freund gesprochen. Ja. Und bin zu der Überlegung, zu dem Entschluss gekommen, dass ich aufhören werde. Dich in der Kirche zu engagieren? Ja. Aha. Warum? Der erste Grund ist, seit vielen Jahren bemängel ich schon die Einstellung der Kirche zu ihren Mitarbeitern. Die Kirche ist mittlerweile für mich eine Institution. Wir reden jetzt über die evangelische Kirche. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Die glaubt, das Monopol zu haben, im Namen Gottes zu predigen. Das tut sie auch sonntags, aber unter der Woche tut sich da doch nichts von wegen Nächstenliebe und die Vorurteile sind da teilweise größer in dieser Einrichtung als in anderen Berufsgruppen. Dieses ganze Mobbing, was ich selbst erfahren habe, letzte Woche ist ein Freund von mir entlassen worden, mit fadenscheinigen Gründen, der auch homosexuell ist und ja, ich habe also mir überlegt, ich lasse es einfach, ich belaste mein Leben nicht noch mit dem Mädchenspektakel, huhu, er ist schwul und taru, taro, ich lasse es einfach. Ist das jetzt nicht auch ein bisschen Schwanz einziehen und einklemmen? Mag sein, ja. Ne? Mag sein. Es schmeckt mir so danach. Wenn du mir sagen würdest, ich mache das auf der Kanzel und ich gehe dann, hätte das für mich ein anderes Gewicht, als wenn du sagst, ich mache es nicht auf der Kanzel und gehe vorher. Und ich finde auch, also ich bin nun wirklich nicht mehr nah an den Kirchen, aber ich respektiere immer sehr die Meinung von Leuten, sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche, die sagen, ich bleibe erst recht da. Mir liegt was an der Kirche und mir liegt was am Glauben. Und ich will von innen heraus das Ding mitgestalten können. Lass mich mal so sagen, mir liegt auch sehr viel an meinem Glauben. Ich werde auch meinen Glauben weiter praktizieren, aber nicht in dieser Einrichtung. Gut, nicht das kann man akzeptieren. in dieser Einrichtung, wo es nur um Machtpositionen geht und ich kann und will nicht mehr. Dann lass doch zumindest einmal noch mal Dampf ab und konfrontiere die fromme Gesellschaft mit dem, was du zu sagen hast. Und vielleicht, ich bin ja auch sicher, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Es gibt mittlerweile so viele Veränderungen, auch in der Einstellung diesem Thema gegenüber. Vielleicht reagieren die Leute ja ganz anders, als du es denkst. Und das könnte ja auch ein schönes Erlebnis für dich sein. Also die es wissen, reagieren sehr gut. Na, siehst du. Damit habe ich auch kein Problem. Mhm. Aber auch wegen meiner Beziehung, es ist eine ländliche Gegend und ich habe auch keine Lust, hier wegzuziehen. Ich will es dir um Gottes Willen nicht einreden. Das ist dein Ding und das ist eine gravierende Sache. Die musst du für dich wirklich entscheiden. Also da bin ich nicht eine Instanz, die sagt, du musst das jetzt machen oder so. Also ich habe noch laut Dienstplan bis Ende Oktober volles Programm. Mhm. Und in dieser Zeit ziehe ich mich dann zurück. Mhm. Ja. Schade. Ja. Und ich war schon so gespannt, vielleicht Aufruhr in der Kirche von Pusemuckel, weil Thomas gepredigt hat. Die kleine Tunde muckt auf. Ja, genau, ganz genau. Ich lasse es einfach sein. Na gut. Genieß mein Leben. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir nochmal miteinander geredet haben, weil sicher viele Leute, die unsere Stammzuschauer und Stammzuhörer, die werden sich an dich erinnern. Ja. Und wir wünschen dir natürlich alle gute Besserung. Na, auf jeden Fall wird es besser, das weiß ich schon. Tschüss. Sollte ich irgendwann doch anderweitig mich entscheiden, was ich nicht glaube. Lass uns davon wissen. Dann schreibe ich euch einen Brief. Ganz genau. Dann. Ganz genau. Okay, tschüss, Thomas. Und mach weiter. Ich gucke das dann auch schon viele Jahre und ich finde es einfach klasse. Ich danke dir sehr herzlich. Okay. Tschüss, Thomas. Ans Team. Tschüss, mache ich. Tschüss. Der Frank ist noch da, 24. Hallo, Frank. Ja, hallo, Jürgen. Schönen guten Abend. Ja, wir haben wenig Zeit, aber wir kommen direkt zur Sache. Ja, genau, ich knall mal rein. Also mein Thema ist, ich bin schrecklich eifersüchtig und das belastet immer meine gesamten Beziehungen zu meinen lieben, netten Freundinnen. Hey, wie macht sich die Eifersucht denn deutlich bei dir? Ja, das ist ein Problem. Also ganz kurze Vorgeschichte, ich hatte damals eine Freundin, das ist schon ein paar Jahre her, die hat mich also ziemlich beschissen, hat es mit anderen Leuten getrieben, Anführungsstrichen, und jetzt habe ich eine dritte feste Freundin, Anführungsstrichen, die habe ich auch sehr gern und sie mich auch. Und das Problem ist halt, immer wenn sie alleine weggeht oder alleine in Urlaub fährt, dann drehe ich quasi durch. Das heißt, ich denke die ganze Zeit immer, was tut sie gerade, was macht sie gerade. Mhm. Das belastet sie, das belastet mich und das belastet unsere Beziehung. Mhm. Und ja, ich dachte mir, da du halt immer so schlaue Tipps hast, könntest du, ja, du lachst. Wenn ihr dann zusammen seid, gehst du ihr denn dann auch auf den Geist mit zu starker Eifersucht? Ja, aktuelles Beispiel, wir waren letzte Woche Donnerstag weg mit unserem Verein. Was für ein Verein ist ja auch egal, auf jeden Fall waren alle ziemlich angetrunken, bis auf mich, weil ich war einer der Fahrer. Und ja, dann fingen alle an ihr rumzugrabbeln und sie hat also spaßhalber mitgemacht. Also wirklich nichts Schlimmes im Nachhinein, aber ich sag mal, bei mir dreht sich dann alles rum und ich krieg einen tierischen Hassanfall. Und was hast du denn dann gemacht? Du hast einen Hassanfall bekommen? Hast du die anderen Jungs zusammengeschlagen? Oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Ganz so schlimm ist ja nicht. Also ich mache ihr dann eine tierische Szene, wenn wir dann daheim sind. Also du bist ja nicht gewalttätig. Du wirfst nichts aus dem Fenster oder solche Sachen. Nee. Also ich meine, dieses Beispiel hier, ging mir auch der Hut hoch, wenn da alle Jungs an meiner Freundin rumkrabbeln würden, kann ich dich fast ein bisschen verstehen. Ich bin nämlich auch ein eifersüchtiger Typ und weiß aus eigener Erfahrung, dass man sehr viel kaputt machen kann mit zu viel Eifersucht. Deshalb. Eifersucht kann schmeicheln, aber ab einem bestimmten Punkt geht es dem Partner nur noch auf den Geist. Und ich bin für mich der Sache nur Herr geworden durch eiserne Selbstdisziplin, dass ich mich eigentlich immer wieder in kleinen Schritten zurückgepfiffen habe, wenn es wieder zu doll wurde, dass ich einfach meine eigenen Gefühle auch runtergeschluckt habe. Ein mühsamer, langwieriger Prozess. Und ich bin auch oftmals auf die Schnauze gefallen, bis ich das kapiert habe. Nachdem der eine oder andere sehr liebe Mensch mir nämlich wirklich laufen gegangen ist, weil ich völlig bescheuert mich verhalten habe. Deshalb? Ja, deshalb. Man verhält sich ja wie ein Idiot. Das absolut, ist das Problem. Absolut. Ja. Frank, also fahr dich ein bisschen runter, wir müssen Schluss machen. Alles klar, kein tschüss, Thema. Frank. Tschüss. Danke dir, ciao. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Unser Thema morgen, eine ganze Stunde, steht unter dem Thema, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Und das müsst ihr mir erzählen. Morgen ab 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bye-bye.